Asoziale Vibes, Schack ist asozial, asoziale Lines, weißt du was das heißt, dass Schack asozial bleibt. Asoziale Vibes, ey, asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes, asoziale Vibes, asoziale Vibes, asoziale Vibes, asoziale Vibes. Flasche Hennessy schon am Morgen, ich hab keine Sorgen, sitze dicht auf der Anklagebank. Der Richter fragt, haben sie was genommen? Ja verdammt, jeden Abend Teil vom Haze. Rauche den Blunt nur mit OG Kush, Minimum ein Gramm sind muss. Ich geb nen Fick auf Billy Speed, wenn ich was rotze, reines Kokain. Halt deine Fresse, ich muss fliegen, ich muss mir selbst entfliehen. Also Platte ran, ich muss ziehen. Ich habe kein Problem, alles ist okay. Dank dem Bombay trinke den Absen, denke ich. Wäre im Vollsuff, mich Konsum prominent. Am nächsten Morgen verkatert, zum Glück ist noch ein wenig mehr am Start, ja. Schark führt dein Leben, fernab von deinem. Das, was ich wegballer, kannst du dir nicht leisten. Rote Augen, halb offen wie beim Chinesen. Meine Fahne kannst du kilometerweit riechen. Asoziale Vibes, Schark ist asozial. Asoziale Lines, weißt du was das heißt? Das heißt, dass Schark asozial bleibt. Asoziale Vibes, ey. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Dirty Sprite, I love Lean, Codein und Xanax. Wenn ich sterbe, dann total straff, der Bonbon klatscht. Cyrock in der Literflasche. Ja, es stimmt, Chark hat sie nicht mehr alle. Ein Tag mehr mir und du fühlst dich härter gefickt als Gina White im Schritt, pulsiver Alkohol mischt. Das Gras wird pur geraucht, ja, meine Lebensseele sieht übel düster aus. Mir egal, ich bin völlig drauf im Vollrausch, doch da geht noch was. Ich ex das Glas Valentine's, asoziale Weiß, weil ich ständig übertreib. Macht es mir bloß niemals gleich. Remy Martin auf Weiß, ich zahle für das Gefühl der Freiheit einen hohen Preis. Trinke, ziehe nur das Beste vom Besten. Kein billig Fuse, Ede geht meine Welt zugrunde. Mesdames et Messieurs, Ede geht meine Welt zugrunde. Asoziale Vibes, Schark ist asozial. Asoziale Lines, weißt du was das heißt? Das heißt, dass Schark asozial bleibt. Asoziale Vibes, ey. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes, asoziale Vibes. Asoziale Vibes.